Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Okay, Achtung, wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck. Okay, du fängst an. Okay, Robin hat gewonnen. Willkommen. Papier gegen Stein. Ja. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Lästerschwestern. Ja, hallo und herzlich willkommen. Robin, du warst im Urlaub, ich war arbeiten, wie immer. Ja, ich habe aber auch eine Sache gearbeitet. Und zwar habe ich YouTube verfolgt. Und zwar besonders eine Sache: dicke Lippen. Bevor wir damit anfangen, möchte ich einen kleinen Ausschnitt aus dem neuesten Wunderwerk von Katja Krasavitsch vorlesen. Mhm. Ich habe dicke Lippen, dicke Lippen. Ich habe dicke Lippen und sie blasen. Ich habe dicke Lippen, ich habe dicke Lippen. Ich habe dicke Lippen und sie blasen. Ich habe dicke Lippen, ich habe dicke Lippen. Ich habe dicke. Das geht doch für 5, 6 Zeilen so weiter. Ja, okay. Das ist der neue Song von Katja Krasavitsch. Um den soll es hier gleich gehen, weil wir erstmal Robins Skiurlaub rekapitulieren wollen und dann euch eine ganz tolle Neuigkeit sagen. Deswegen sag mir mal ganz kurz, wie war es bei dir im Skiurlaub, lieber Robin Blase? War sehr schön. Also es war wirklich ganz toll. Ich bin wieder mal Ski gefahren. Wer eventuell meine Reportagen bei Follow Me Reports verfolgt, der hat mich gleich eine Werbung eingestellt. Erstmal direkt Werbung. Der hat mich vielleicht beim Skifahren schon gesehen neulich und ich habe jetzt endlich wieder einen richtigen Anfängerkurs gemacht und es ist wirklich ganz gut gelaufen. Also ich kann jetzt tatsächlich ein bisschen Skifahren, das ist ganz cool und ja, hat Spaß gemacht. Ja, dann kommen wir jetzt ich war in Mönchengladbach letzte Woche, ich habe leider gearbeitet wie immer. Ich saß neulich beim Friseur, bei meiner Friseuse, wie sagt man eigentlich, Friseurin, Friseuse, irgendwas? Ich glaube, Friseuse ist politisch inkorrekt. Achso, gut, dann sage ich Friseur, Dings. Eine ausgebildete Hairstylistin. Oh ja, das sage ich. Und die bietet mir immer eine Massage, eine Kopfmassage danach an. Und sie meinte, früher habe ich nämlich immer so zu 50% der Fälle ja gesagt und zu 50% der Fälle nein. Und ich sagte sie neulich so, hey, du sagst ja neuerdings immer ja zur Kopfmassage. Und ich meinte, das sind die einzigen 30 Sekunden im Monat, wo ich auch endlich mal Urlaub habe. Weil du kennst das ja auch, ich mache fast nie Urlaub. Ich war jetzt auch wirklich lange nicht mehr. Und das sind so die wenigen Sekunden, wo ich mal abschalten kann. So sieht das bei mir aus. Ich war in Mönchengladbach so mit Leuten wie Unge, InScope 21, also so die Creme de la Creme von YouTube, auch Leute, wo wir schon hier auch drüber gesprochen haben, denn es gibt ein neues Projekt namens Tinseltown, aber ich glaube, da reden wir heute nicht drüber, sondern eher über die große Lester Live-Show. Oh ja, das ist der Sponsor der heutigen Folge, wir. Ja. Wir sponsern uns heute selber. Ich kennzeichne das trotzdem jetzt mal on air mit Hashtag Werbung. Ja, muss man das dann? Ja. Ich weiß generell nicht, wie man das bei Audio richtig macht. Ich glaube, man sagt einfach, hey Leute, das, was ihr jetzt hört, ist Werbung. Und zwar machen wir gerade Werbung tatsächlich für unser eigenes Ding. Wir sind angefragt worden, hatten wir ja schon mal erwähnt, von einem Veranstalter, der gesagt hat, hey, wir mögen euren Podcast, habt ihr nicht mal Bock, dass wir andere Podcasts das ja inzwischen auch machen, ist irgendwie Standard, eine Live-Show auf die Beine zu stellen in Berlin. Ja, beziehungsweise sie kamen auf uns zu und meinten, wollt ihr 10 machen? Wollt ihr eine Tour machen? Und wir so, wollen wir nicht erstmal eine Show machen und gucken, wie das funktioniert? Und genau so läuft es jetzt. Genau, deswegen, es wird eine Lästerschwester-Live-Show geben am 24. Mai in Berlin. Ja. Und ihr könnt jetzt Tickets dafür kaufen. Wie machen wir das eigentlich mit der Verlinkung? Wie verlinkt man denn Sachen? Ja, das ist eine gute Frage. Völlig dumm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei Soundcloud können wir, glaube ich, einen Link einfügen. Bei Soundcloud können wir einen Link einfügen, ja. Bei Soundcloud. Ansonsten, wenn ihr uns auf Twitter oder Instagram folgt, da werden wir das bestimmt in den nächsten Tagen. Und es gibt es tatsächlich auch einfach bei Eventim. Einfach oder, glaube ich, auch generell Google. Wenn du Lästerschwestern Podcast live suchst, dann findest du das bestimmt. Ja. Also, die Daten sind nochmal hier im Columbia-Theater, ist ein nettes Theater, da war die Live-Show von meiner besten Freundin Ines unter anderem auch von ihrem Sexvergnügen-Podcast und da sind wir jetzt und füllen die Bühne hoffentlich auch. Was haben wir vor? Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen so ein bisschen herauskristallisieren, wir hatten jetzt schon ein paar Ideen. Auf jeden Fall haben wir uns vorgenommen, euch mit einzubringen. Wir haben ganz viele Kommentare, wo Leute immer wieder schreiben, boah, da hätte ich am liebsten mitgesprochen oder warum bin ich jetzt nicht mit im selben Raum, da würde ich auch mal was zu sagen wollen. Und jetzt seid ihr es. Jetzt könnt ihr dann dabei sein, wir werden dann auch auf jeden Fall mit Mikro ins Publikum auch gehen und dann könnt ihr dann sagen, David, du hast wieder mal recht oder Robin, geiles Argument, sowas. Oder auch einfach eure eigene Meinung sagen, die völlig konträr zu unserer Meinung geht. Oder so. Ja, einfach mit 350 anderen Menschen lästern, Spaß haben. Wir werden auch einen Gast haben. Genau. Mindestens einen. Den werden wir ankündigen. Wir überlegen gerade, ob wir 2 Gäste machen. Aber wir werden uns diese Ankündigungen für die nächsten Wochen noch aufbewahren. Das heißt, Wenn ihr jetzt schon zu den Ersten gehören wollt, die ein Ticket haben, bestellt jetzt. Genau. Kostet ein bisschen über 20 Euro. 22 oder so. Genau, ja. Mit Gebühr. Davon kommt, lustiger Fun Fact, das wenigste bei uns an, haben wir auch gelernt. Ja. Man kann tatsächlich Live-Shows nicht wirklich skalieren. Du wirst davon nicht reich. Nee. Also es sei denn, du bist Luke Mockridge. Genau, das ist das Ding. Also du kannst es nur skalieren, wenn du halt nicht 350 Leute in dem Theater hast, sondern 5.000 oder 100.000 oder so. Dann verdienst du richtig gut Geld damit. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir fühlen uns auf der Bühne wohl. Und ehrlich gesagt wäre das so eine Sache, also wir machen unseren Podcast natürlich normal weiter, aber wenn man zum Beispiel sagen könnte, alle paar Wochen oder so, oder tatsächlich so tourmäßig macht man das mal einmal pro Jahr, dann ist das ein geiler Zusatz. Wir fühlen uns, wie gesagt, auf der Bühne wohl, hatten da immer, das wäre die logische Konsequenz dessen, deswegen schauen wir, dass das funktioniert. Ja, es gibt ja viele so Stand-Up-Comedians und auch viele andere Podcasts, oder die Rocker Beans haben das ja neulich auch gemacht zu ihrem Jubiläum. Also um einfach so eine lustige Bühnenshow zu machen, wo man als Fan so ein bisschen. Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Ich habe tatsächlich eine Frage, die habe ich häufig gelesen, wo Leute meinten, ja, es ist ein bisschen zu weit weg. Kommt ihr denn auch in andere Städte? Das hängt ein bisschen damit zusammen. Also natürlich hängt das so ein bisschen davon ab, wie diese Show jetzt läuft. Ne? Ja. Also weil, wie gesagt, wir machen das nicht allein, sondern mit einem Veranstalter. Und der guckt natürlich, lohnt sich das für ihn? Wie wir gerade schon sagten, für uns lohnt sich es nicht, aber uns ist es egal, weil wir verdienen mit dem Podcast ja jetzt, wenn nicht mal ein Placement dabei ist, sowieso nichts. Aber dass die dann sagen, ey, wir geben uns unseren Club oder unser Theater, geben wir euch. Das wird natürlich eher nicht passieren, wenn dann nur drei Leute buchen. Aber das, wie gesagt, das wird sich jetzt anhand der Berliner Show zeigen. Und vor leerem Haus wollen wir auch nicht unbedingt stehen, glaube ich. Genau. Und es hängt natürlich davon ab, auch am Ende, wie euch dann die Show gefällt. Wenn ihr hinterher rausgeht, Theater war voll, dann sagen, oh Gott, warum habe ich das? Warum? Wie sieht denn der Blase aus? Ich will meine Zeit zurück. Ja. Apropos Blase, wie findest du es eigentlich, dass Katja deinen Nachnamen missbraucht, um ihr Produkt an den Mann zu bringen? Das ist alles Promo. Alles Promo für dich oder Promo für sie? Das frage ich mich die ganze Zeit. Also ich muss ehrlich sagen, mich hat dieser Song überrascht, weil er das Musikvideo, muss man dazu sagen, von der Produktionsqualität finde ich exzellent war. Also es hätte auch wirklich hier, keine Ahnung, ein Jennifer Lopez Video sein können. Vielleicht mit leicht geändertem Text. Dürfen wir den hier kurz einspielen? Ich glaube nicht. Ja. Deswegen singe ich ihn jetzt hier gut. Ich hab dicke Lippen, dicke Lippen, dicke Lippen. So ich habe jetzt auch direkt schon einen Ohrwurm, weil ich finde, dass er auch wirklich, also es ist kein guter Song, bei weitem nicht. Und es ist auch kein guter Text, bei weitem nicht. Aber ich finde, wenn man das mal vergleicht mit Sachen, die sonst so im Radio laufen, da ist auch das meiste Scheiße. Ja. Und dann muss man echt sagen, von der Produktionsqualität und so dem Ohrwurmfaktor spielt ja schon in der guten Liga mit. Ich habe mir das Video von Tubo angeguckt. Tubo ist ein YouTuber, der Musikproduzent ist, auch im realen Leben. Ich bin mir bei dem ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, weil er sagt das so häufig, das kann nur, ich meine, er müsste kein YouTube machen, wenn er so ein erfolgreicher Musikproduzent wäre, aber ich will ihn jetzt gar nicht dissen, sondern eher so, ich wundere mich das immer. Allerdings hat der eine Analyse dazu gemacht und der war auch in der Vergangenheit schon immer sehr positiv mit den meisten Sachen. Der sagte jetzt auch ein bisschen das, was du sagtest, so die Produktion, also der Beat ist richtig krass. Da sitzt auch ein Typ dahinter, Star Dover heißt der zum Beispiel für K1 auch die Sachen gemacht hat. Dieses letzte, was ja auch Platin gegangen ist, dieses Senorita spanische oder so. Das hat der gemacht und der hat auch Doggy gemacht. Der weiß also, wie man so catchy Lines schreibt und vor allen Dingen, er sagt so, die Beats und die Übergänge, diese Filter über den Stimmen und so, das ist alles richtig gut produziert und kostet Geld. Und das sieht man auch an dem Video. Das ist halt das Ding. Ich fand das mega spannend, weil eine Sache, die man aus diesem ganzen Ding herausziehen kann, ist, die würden nicht so viel Geld ausgeben für eine Musikvideoproduktion. Also das Musikvideo hat mehrere 10.000 Euro gekostet, mindestens. Ja. Und die Produktion von dem Song wahrscheinlich auch. Beziehungsweise werden die ja dann an den Erlösen beteiligt. Aber so ein großer Produzent würde, glaube ich, nicht sowas machen. Und auch generell würde niemand so viel Geld für ein Musikvideo in die Hand nehmen, wenn es sich nicht extrem lohnen würde, das zu tun. Also ich habe von Aaron Troschke mal gehört, der selbst in der Anfangszeit, als sie noch nicht mehr als so eine Kuriosität war, meinte, dass sie super gerne von kleinen Clubs oder auch größeren Clubs gebucht wird und die sie dann einfach so auf dem Plakat mit ihr werben, heute im Club als Gast, Katja Krasowitsche. Die sitzt dann irgendwo im VIP rum, hält ihre Titten ins Publikum, vielleicht mit oder ohne Bekleidung. Und dafür kriegte sie damals schon zwischen 800 und 3.000 Euro. Ich will nicht wissen, was die jetzt für inzwischen, also mit 1 Million YouTube-Abonnenten und ein paar Songs, die eventuell sogar in irgendeiner Chartplatzierung landen, mit denen sie dann auftreten kann im Club und so, kann ich mir schon vorstellen, dass da inzwischen mehr bei rumspringt. Keine Ahnung, also ich muss tatsächlich sagen, den Song fand ich wieder schlimm. Ich finde das, auch bei Doggy, das ist halt so, ich kann irgendwo ausmachen, dass mein Ohr denkt, da ist gerade irgendwas catchy daran, aber während das Ohr sich noch nicht sicher ist, übergibt sich das Trommelfeld schon in meinen Gehörgang. Also es ist wirklich einfach auch nur Kackscheiße und das verbunden mit den Bildern, die ich so sehe, denke ich mir halt echt Apokalypse auf YouTube. Das tut mir wirklich leid. Also ich trenne das so ein bisschen. Für mich sind das zwei Elemente. Das eine ist das Element, okay, was ist die Message, die sie hier an die ganzen jungen Zuschauer schickt, ja, die dieses Ding lesen. Auf der anderen Seite habe ich aber, wenn ich mir zum Beispiel Wap Wap anhöre, der Song von Bibis Beauty Palace, dann ist Dicke Lippen ein besserer Song. Wie schlimm das ist, sowas zu sagen. Aber das ist so ein bisschen wie diese Transformers-Debatte, wo man auch immer so, wo Leute sagen, ja, Transformers, das, guck dir mal die Bilder an, das ist, die CGI-Effekte sind gut, ne? Produktionswert und der Produktionstechnik sind so krass bei Transformers, dass man faktisch nicht von einem technisch schlechten Film sprechen kann. Trotzdem langweilt mich das zu Tode. Und trotzdem ist das halt auch so ein Ding, was zwar Millionen einspielt, aber was halt regelmäßig für die Goldene Himbeere nominiert wird. Klar, ja, und zu Recht auch. Aber das ist genau das Ding. Also Transformers ist ein Multimillionen, wenn nicht sogar Multimilliarden-Dollar-Franchise. Und der Song von Katja. Die Brüste von Katja auch. Auch, ja, genau. Und ist ähnlich viel dran an Effekten gemacht worden, damit es so aussieht. In den Robotern ist ungefähr so viel drin wie in Katjas Kopf. Ich fand sehr interessant wieder, das hatten wir letztes Mal ja schon bei Doggy besprochen, so alt ist dieser Podcast schon, dass wir den ersten Song hier schon angesprochen haben, dass pünktlich zum Start des Videos wieder so viele Reactions da waren, dass ich wieder dachte so, ey, das ist so krass. Also, aber einen Shoutout muss ich an der Stelle geben, das war Platz 1 in den Trends bei YouTube. Da hat sich jemand auf Twitch die Mühe gemacht, diesen Song 24 Stunden lang laufen zu lassen und hat sich dabei gefilmt, wie er 24 Stunden daneben sitzt und nichts anderes macht, als diesen Song zu hören. Ja. Die mentale Stärke, die du haben musst, um da nicht dir selbst die Kugel zu geben, ist wirklich extrem krass. Und es ist einfach völlig dumm, aber die Dedication und so als Idee, das zu tun, das direkt zum Release zu machen, echt Kudos. Also finde ich super, auch wenn ich es richtig scheiße finde. Es ist halt total, ich bin auch hin und her gerissen. Also zum Beispiel iBlali hat so ein Ding gemacht, der kennt diesen Typen, der auf Platz 1 war offensichtlich und meinte dann, ey, mein Homie macht gerade dieses 24-Stunden-Ding und wenn der das schafft, dann kriege ich das ja wohl auch hin. Das Video startet, es gibt eine Line und er bricht sofort ab. Ja, fand ich gut. Und das ist witzig, ne? Aber trotzdem ist es ja alles Promo für Katja. Ne? Auch wenn wir jetzt darüber reden, ist es Promo für Katja. Und das weiß sie zu nutzen. Dementsprechend hat sie das natürlich auch wieder an die üblichen Verdächtigen vorher rausgeschickt. Ja. Also bei Aaron ging wieder was, wo irgendwelche Rentner sich das angeguckt haben online. Bei Worldwide Wohnzimmer haben sie Bullshit-Bingo gemacht. Einige versuchen es ja wenigstens noch halbwegs kreativ zu machen, ne? Auch wenn das alles schon x-mal da gewesen ist. Aber ja, es ist wirklich krass. Also deswegen, du sagst es gerade, sie hat wenig im Kopf. Sie ist nicht dumm. Sie ist ja, aber wobei, man muss sich fragen, ist nicht vielleicht mittlerweile da so ein Konglomerat an Management und sonstigen Figuren im Hintergrund, die das machen. Ja. In ihrem Video finde ich ganz nett übrigens, das hattest du auch schon gesagt, sie greift sich ja selbst auch so ein bisschen an. Ne? Sie sagt so, ja, meine Brüste sind mehr wert als dein ganzes Leben irgendwie so und ich mache mit einem Video mehr Klicks. Also sie geht schon, da ist so eine Self-Awareness dabei. Aber die Lyrics hat nicht sie geschrieben. Ja, ist die Frage auch wieder. Naja, man möchte ja immer noch ein bisschen an das letzte Gute denken. Hört euch das Ding auf jeden Fall nicht an, ist mein Tipp für alle, aber wer mitreden will, der muss es eigentlich. Ich habe euch die Lyrics ja eben schon vorgelesen, also es ist wirklich nicht mehr Inhalt als das. Ja. Wir kommen zum Aufreger der Woche. Und das ist für mich ein bisschen mein privater Aufreger der Woche. Das ist Davids Aufreger. Das ist mein Aufreger der Woche. Bisher regt es nur David auf und alle Beteiligten, die hinter den Kulissen sich gerade aufregen, dass David jetzt drüber redet. Genau, ich hatte angekündigt, dass ich darüber rede. Also ich sag's mal ganz offen, wie es ist. Ich würde eigentlich normalerweise auch sagen, wer daran beteiligt ist, aber dadurch, dass das Ganze ja am Entstehen ist und ich ehrlich gesagt das Projekt cool finde und möchte, dass da eigentlich ein schönes Video bei rumkommt, werde ich jetzt einfach nur so schemenhaft umschreiben. Wir reden jetzt gerade so kryptisch, bevor du jetzt lange ja wahrscheinlich in einen Monolog verfällst. Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Es geht um eine Produktplatzierung. Mhm. Daran beteiligt sind ein YouTube-Netzwerk, ein Spielehersteller, ein Bekannter Und ein Spiel, das hier bei David und bei anderen YouTube-Kanälen beworben werden sollte. Und dafür wurde ein Masterplan gecraftet. Eigentlich tatsächlich, was ich sagen muss, sogar eine ziemlich coole Kampagnenidee. Ja, das sehe ich auch so. Nämlich ein befreundeter YouTuber sollte sich in diesen Charakter verwandeln und dann durch unterschiedliche YouTube-Karrieren reisen. Und dann gibt es viele Cameos und so. Das ist eigentlich, also muss man sagen, eine coole Kampagne. Die Leute wissen ja auch, normalerweise mache ich sowas ja nicht. Ich hatte jetzt auf meinem Kanal das Remake-Video, da habe ich das mal mit Sky probiert. Sky hatten wir letztes Jahr bei Nerdscope schon als Kunden. Und hatten gemerkt, das kann funktionieren unter gewissen Umständen. Und in dem Fall dachte ich mir, ey, das passt perfekt zu dem Video, was ich eh schon geplant hatte. An dem Remake-Video hatte ich nämlich schon eine Weile geschrieben und da passte das super rein. Und dann hatte mir der befreundete YouTuber hatte mir geschrieben, hat gesagt, hier David, ich habe so ein Placement-Angebot bekommen für dieses Spiel. Und ich meinte, die Idee ist ja mal super geil. Da wäre ich auch dabei. Tatsächlich habe ich dann daraufhin zwei Wochen später von dem Netzwerk eine Ansage bekommen, so ey, das geht jetzt los. Hier, das ist die Idee, das ist alles schon fix. Und ich so, aha, da ging es ja doch schneller als gedacht. Was die Leute dazu wissen müssen, der befreundete YouTuber und ich waren da zu dieser Zeit in einem Casting involviert für einen TV-Sender. Und wäre das geklappt, also wären wir beide als Moderatoren angenommen worden, dann wäre das nicht gegangen, dass er bei dem anderen für dieses Spiel hätte Werbung machen können. Ja. Dann habe ich angerufen, meinte so, hey Mensch, ist ja super, dass das funktioniert. Und er so, hä? Also ich habe da selber noch nichts von gehört. Ja. Und, ne, so diese typischen Abstimmungsschwierigkeiten. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es noch einen weiteren Punkt. Es gibt nämlich noch einen weiteren befreundeten Kanal, der daran beteiligt war. Und dann rufst du die an und sagst so, weil ich glaube, es hieß irgendwie, dem letzten Kanal so eine Party stattfinden. Ja. Und dann rufst du die an, so, ey, geil, bei euch ist die Party. Und die so, hä, was für eine Party? Ja, und die wussten selber auch nichts davon. Das war wohl irgendwie so ein Wording-Problem. Es ist also immer so ein bisschen ein Ding, dass es im Vorfeld so Verträge gibt, die so rumgehen oder so Briefings. Und in diesem Briefing stand Abschlussvideo-Party. Und alle so, oh geil, Party? Und dieser befreundete Kanal sagte dann, was denn für eine Party, die da bei uns auf dem Kanal stattfinden soll? Und dann meinte die betreffende Person bei dem Netzwerk so, ach so, nee, das habt ihr falsch verstanden. Ich hatte das nur reingeschrieben so und meinte das so, wenn dann alle Videos durch sind, dann so machen wir so Party hier. Aber so intern. So intern, wir freuen uns einfach, genau. Es ist vorbei, geil. Und das war halt super unglücklich, das in einem Briefing zu schreiben, wo alle dachten, es ist eine Party. Genau. Das ist so an sich jetzt noch kein Aufreger, weil das so Abstimmungsschwierigkeiten, das ist halt nichts Ungewöhnliches und gibt es eigentlich bei allen Sachen. Jeder, der mal eine E-Mail geschrieben hat, weiß, da missversteht man sich halt auch mal. Und dann ging es dann so weit, dass das quasi immer fixer wurde und für mich die Ansage kam, okay, jetzt hätte der Spiele-Publisher gerne deine Idee. Und eine ursprüngliche Idee war, ein Video von mir zu nehmen, das ich schon mal mit dem ich schon mal den Webvideopreis gewonnen habe. Es ist nicht Sikain, das können wir schon mal sagen. Und das auf eine Spielefigur umzumünzen. Ja. Und ich meinte dann, das ist A, ein sehr aufwendiges Video, was dann dabei rumkommen würde. Und mein Problem ist, dass ich das finale Produkt noch nicht kenne. Ich bräuchte also das Spiel dafür. Ich mache generell keine Werbung dafür Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Dass es nicht gut ist, genau. Also ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel Robert Hofmann, wenn der eine Social Movie Night macht, dann kriegt der zum Teil Monate vorher diesen Film in einem privaten Screening gezeigt, weil er sagt, wenn er mit seinem Namen für ein Produkt dasteht, muss er auch wissen, wie das ist. Und er macht zwar auch so dann Filme, wo er sagt, oh, der war jetzt eher so mittelmäßig, aber er möchte vorher wissen, ist das für seine Zielgruppe was, ist das ein Film, der auch wenn er mir nicht gefällt, dann vielleicht für einen schönen Abend bei Leuten sorgen könnte. Und das finde ich einen geilen Ansatz. Und es sind ja auch oft so Genrefilme. Also er macht dann vielleicht einen Film, den er selber nicht so gut findet, aber es ist halt ein Actionfilm und er weiß, hey, die Zuschauer, die Action geil finden, werden den Film auch mögen. Genau, wir hatten jetzt neulich Pacific Rim in den geguckt und da sagte er selber, hat ihm nicht gefallen, aber es gibt genügend, die dann Spaß daran haben. Und er wählt ja dann den Creator, dann halt, den er sich immer dazu holt, immer genau danach aus. Inscope 21 ist so Lifestyle und Sport. Naja, ist der Film halt eigentlich genau richtig. Aber weiter, genau. Und da war dann halt das Ding, dass ich dann sagte, pass auf, dann machen wir es einfach so, wir umgehen dieses Problem, weil ich ja auch das Spielemuster noch nicht hatte, indem ich einfach über die vorherigen Teile dieser Reihe spreche. Mhm. Denn eine History. Eine History sozusagen. Also als Beispiel hatte ich genannt das Ich liebe Evil Dead Video. Mhm. Das ist ungefähr 2 Jahre alt, das Video. Das war auch ein Placement mit Amazon damals. Und die hatten gesagt, rede doch über Ash vs. Evil Dead, über die neue Staffel. Da meinte ich so, die kenne ich noch nicht. Aber dadurch, dass ich die vorherige Staffel geliebt habe und Evil Dead generell liebe, macht es doch voll Sinn, ein Video zu machen, wo ich über die Entwicklung der Filme rede, dann über die erste Staffel und dann am Ende sage, und wenn ihr das jetzt geil fandet, dann freut euch auf die nächste Staffel. Ne? Weil dann muss ich keine Werbung ab, muss ich keine eine Wertung über die neue Staffel abgeben, aber hab meinen Auftrag erfüllt und bin aber trotzdem irgendwie im Reinen mit mir selbst. So. Und da hieß es dann von dem Spielepublisher, das machen wir, das ist eine gute Idee. Hat so ein bisschen hin und her, war so ein bisschen hin und her, hat so ein bisschen gedauert, so ist immer so. Und dann kam die letzte Woche. Und letzte Woche war es dann so, dass sich dann so ein paar Sachen ereigneten, wo sich herausstellte, okay, so offensichtlich ist den beteiligten Parteien nicht so richtig klar. Vielleicht ist ihnen tatsächlich nicht bewusst, was das Wort History bedeutet. Nee, ich hatte das Evil Dead Video ja mitgeschickt so, ja. Und hatte dann hieß es so, das Netzwerk meinte dann zu mir, dass ich doch bitte ein Konzept rüber schicke, wo ich dann sagte, okay, ich hatte ja eigentlich schon das Video geschickt. Ich habe gesagt, Evil Dead mit dem Spiel. Ja, einfach nur ersetzen. Ist klar, das muss ein bisschen deutlicher noch. So. Und dann habe ich dann, dadurch, dass ich letzte Woche auf dem Termin war in München-Gladbach, habe ich dann auf der Zugfahrt dann noch mir Ideen für den Spielecharakter, der von meinem befreundeten YouTuber, tut mir leid, das ist leider. Ja. Wir wollen hier rechtlich auf dem sicheren ja. Hafen schwimmen. Und der hat dann halt gesagt, dem habe ich dann so ein paar Sachen auf den Leib geschrieben und das rübergeschickt. Und dann kam am Freitag von dem Spielepublisher die Ansage, das ist jetzt, also das gefällt uns jetzt aber gar nicht. So, ich hatte zum Beispiel gesagt, dieser Spielecharakter hat in den vorherigen Teilen Waffen, ja. Ja, die er benutzt. Das ist wirklich so Signature-Sachen ja. gewesen, die er da benutzt hat. Und ich wollte den Spielecharakter halt am Anfang so zeigen und dann quasi die Werdung in die neue Form des Charakters aufzeigen. Und hab dann gesagt, ja, Moment mal, also das ist dann ein Problem für euch. Ja, das wäre nett, wenn das rauskäme. Und dann, ich hatte aber schon gesehen, hinter den Kulissen gab es schon Fotos von dem Kostüm des befreundeten YouTubers, der mit der neuen Signature-Waffe, die der Spielecharakter in den neuen Spielen hat, posierte. Und dann dachte ich so, Moment mal, die alten Waffen gehen nicht, aber diese neue Waffe, die geht. Und dann kamen immer mehr solche Dinge dazu. Dann habe ich mit ihm telefoniert und er meinte, das Konzept, das wird ein Problem, weil eigentlich möchten die nicht, dass die vorherigen Teile erwähnt werden. So Leute, ich würde gerne eine Zusammenfassung der vorherigen Teile machen. Ja, geil, aber bitte erwähne nicht die vorherigen Teile, ja. Das wäre gut. Sie möchten nicht, also das ist eine sehr gewalttätige Spielereihe, sie möchten aber auch nicht, dass Gewalt oder Gewaltverherrlichung. Das finde ich aber auch so geil, einfach zu sagen, so, pass auf. Wir haben hier ein Spiel, wo alles zerfetzt wird. Ja. Und wir möchten aber bitte, dass du nur Szenen zeigst, wo nichts zerfetzt wird, wo ja. nichts aus den alten Teilen vorkommt. Und dann gab es noch eine Anmerkung, die habe ich auch gehört. Es soll auch nicht lustig sein. Ja, es soll nicht lustig sein. Es gab bei dem befreundeten Kanal auch so ein Ding, die hatten mir von einer Geschichte erzählt, wo es war eine ähnliche Sache. Da hatten sie auch eine Spieleszene aus den vorherigen Teilen, haben die mitgeschickt und dann hieß es so, nee, das ist nicht unser Spiel. Ja, aber das ist euer Spiel. Doch, das ist belegt durch diesen Link. Das ist leider auch. Ach so geil, aber du nimmst doch nicht den Kanal, wo du genau weißt, die kombinieren Humor und eben das, was sie sonst machen. Szenen aus dem Spiel. Mit, also das ist das Konzept ja. Und dann gehst du hin und sagst du, aber übrigens, wir wollen, dass ihr dieses Mal ein Video macht, das staubtrocken ist, kein einziger Witz. Weder ist ein Witz drin, weil das passt nicht zu unserer Spielereihe. Dann weißt du doch, also das ist, ich glaube, deswegen haben wir auch uns entschieden, hier drüber zu reden, obwohl das hier gerade David und auch alle Beteiligten an dieser Sache gerade so ein bisschen, vielleicht in schwierige Situationen bringt, weil alle natürlich nicht so happy darüber sind, dass man darüber redet. Genau. Würde normalerweise also, auch sagen, dass das vielleicht ein bisschen unprofessionell ist, aber gleichzeitig, ich finde, es ist halt, und deswegen wollten wir hier drüber reden, das perfekte Beispiel dafür, wie man nicht Influencer-Kampagnen machen soll. Das Ding ist halt so ein bisschen, und das ist halt diese idealistischen Denke irgendwie ein bisschen auch geschuldet. Wir haben, glaube ich, häufig diesen Eindruck, dass dann da Entscheider sitzen, die sagen, boah, also der Content von David Hein, das Video, das finden wir gut. Tatsächlich ist es ja ganz häufig so, dass die Netzwerke angeschrieben werden, die, dann heißt es, ey, wir haben Betrag XY, sagt uns mal 5 Creator von euch, die darauf passen könnten. Die denken sich 3 Namen aus und die schlagen sie dann vor. Und häufig kennen die Spiele-Publisher oder Filmverleiher, wir hatten das Thema ja, das ist ja nicht nur exklusiv diese Spiele-Publisher jetzt, ne? Wir hatten das Thema ja schon immer, immer wieder. Ja, ja. Jetzt gerade spreche ich es tatsächlich nur an, wie du sagst, es ist natürlich, macht die Dinge schwieriger. Ich fand aber, das ist ein schöner Punkt, um das mal anzusprechen, weil wir haben das in den letzten Wochen immer wieder getan und wenn das jetzt gerade so eine aktuelle Sache ist, auch wenn es vielleicht dafür sorgen könnte, dass vielleicht dieses Video, über das wir hier gerade reden, gar nicht passiert so. Es wäre natürlich schade, weil, wie wir schon gesagt haben, das eigentliche Ding ist eine geile Sache. Also die Kampagne ist super und ich muss ehrlich sagen, auch wenn wir den Spieletitel hier nicht erwähnen. Ich freue mich mega auf das Spiel. Es ist eines der Spiele, auf das ich mich in diesem Jahr am meisten freue. Deswegen ist es so schade. Deswegen war ich auch so ein bisschen regelrecht empört, so als wir dann auch als Nachricht bekamen, so ein Muster bekommt ihr, aber erst zum Release. Das finde ich halt auch so komisch. Das ist super komisch. Aber was noch komischer ist, wenn das eine generelle Regel wäre, würde ich sagen, okay, aber alle anderen journalistischen Magazine oder mehrere journalistische Magazine in Deutschland und auch international haben dieses Spiel schon vorliegen, konnten es schon testen, aber die Leute, die dafür Werbung machen sollen, mit ihrem Namen für dieses Spiel stehen, dürfen es vorher nicht sehen. Ich hatte das Muster ja schon ganz früh angefragt und da hieß es dann ja zum Release und als ich dann das Bild von der M-Games zum Beispiel neulich sah, dass die das Muster schon seit letzter Woche haben, da dachte ich so, wie kann denn das sein? Oder Anfang der Woche, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, aber das fand ich richtig frustrierend, weil ne, es geht gar nicht, einerseits ist aus dem Spiel nicht so viel Spielmaterial vorhanden, dass man genügend zeigen könnte, stört mich jetzt bei meiner Art Video zu machen und bei dem Video, was ich vorhabe, jetzt nicht zwingend, aber wie ich schon sagte, ich würde halt total gerne wissen, für was ich da eigentlich gerade werbe. Ich bin mir super sicher, bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher, dass es ein super Spiel wird. Ja. Ich glaube, weil da freue ich mich seit langem drauf, bin ein riesen Fan auch der Reihe. Sodass ich fest davon überzeugt bin, dass der Spielepublisher, der da gerade übervorsichtig ist, das sind sie bei solchen Titeln immer, der braucht es aber eigentlich gar nicht sein. Ja, so, das Ding ist, ich kann das, also das Thema mit dem alten Material kann ich verstehen, weil das Spiel hat ein relativ krasses Reboot jetzt durchgemacht und es ist tatsächlich spielerisch sehr anders zu den Vorgängerteilen. Und ich kann mir vorstellen, aus Marketing-Sicht, dass man natürlich sagt, okay, wir wollen nicht so sehr den Fokus auf altes Material legen, weil Spieler eventuell dann ein falsches Bild davon bekommen. Ist richtig, das ist aber immer dieses dümmste anzunehmende User-Denken, was man im Marketing immer hat, was eigentlich nicht notwendig ist bei den Zuschauern von einem YouTube-Kanal, wo du ja auch ganz genau sagst, so, das ist die Vergangenheit und da geht es jetzt hin. Da habe ich ja 2 Gegenargumente, weil ich da auf der einen Seite sage, dass ich dem Video herausarbeiten will, dass, ich will schon sagen, so hier, so war es vorher, jetzt ist es so und auch begründen möchte, warum ist es so und warum es auch gut ist. Tatsächlich, ich bin ja ein großer Befürworter dieses Schrittes, weil die letzten Teile der alten Reihe dann eben leider dann zu viel des Guten waren. Und auf der anderen Seite bin ich irgendwie auch, hatten wir es ja vorher schon gesagt, wenn man, das kann man ja vorher kommunizieren, hätte man vorher gesagt so, Leute, sagt uns mal eure Konzepte, aber das sind die Dinge, das ist eine Checkliste mit Dingen, die wir nicht wollen. Ja. Aber es läuft, und das ist auch wieder so ein Ding, was immer mit Kunden so läuft, die Kunden wissen erst, was sie nicht wollen, wenn sie es sehen. Das heißt, sie wollen dann immer erstmal, der Influencer soll sagen, hier, mach mal. Das ist natürlich eine toxische Mischung, wenn du dich mit dem Influencer nicht auseinandergesetzt hast. Wenn du dir jemanden raussuchst, der eigentlich immer nur Beauty-Kram machst und dann sagst so, hier, fahr mal mit dem Auto durch die Ardennen, dann fragst du dich dann halt auch so, Moment mal, den Kanal habt ihr bei euch schon mal vorher angeguckt. So. Und das ist halt, ist dann halt immer schade, wenn dann hinterher erst gesagt wird, wenn dann also schon Vorbereitungszeit reingeflossen ist. So, letzte Woche Freitag war eine Woche vor dem Dreh. Das ist halt einfach bei solchen Sachen, wie wir sie machen. Warum sitzen in den Entscheideretagen dann so viele Leute, oder reden die eigentlich wirklich miteinander? Das ist halt häufig so ein Ding, was ich mich frage. Ist es wirklich so, dass in der Mitteletage Leute sitzen, die nicht so richtig wissen, was mache ich jetzt? Und auf Nummer sicher zu gehen und bloß nicht anzuecken und nach oben hin und nach unten hin nicht zu viel Damage Control betreiben zu müssen, fahren die mit angezogenen Bremsen und sagen dann von vornherein so, das darf nicht, damit nicht hinterher die großen Erklärungen nötig sind. Ich finde das so mega spannend, weil ich glaube nämlich, dass auch alle Beteiligten, alles mega intelligente Leute, die auch alle wissen, dass niemand hingehen wird und sagen würde so, weißt du was, ich wollte dieses Spiel kaufen. Aber dann war ein Witz in dem Video. Und das passt nicht zu dem Spiel. Ja. Und deswegen kaufe ich es jetzt nicht. Ich glaube, alle Beteiligten wissen, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, sie haben immer nur Angst, weil immer irgendjemand auf irgendeiner Ebene oben drüber sitzt, irgendein Geschäftsführer, und der sagt dann so, ja, aber das passt doch nicht zum Charakter. Das ist immer die Angst. Also es geht nie darum, dass das in irgendeiner Form tatsächlich das eigentliche Ziel des Marketings, nämlich gute Werbung zu machen und am Ende mehr Produkte zu verkaufen, in irgendeiner Form schadet. Sondern es geht immer nur darum, dass irgendjemand Angst hat, dass irgendjemand, der in der Ebene drüber sitzt, der keine Ahnung von der Thematik hat. Der auch gar nicht die Zielgruppe ist. Irgendwas googelt, irgendwas sieht und dann sagt, warte mal, Unge hat schon mal ein Video gemacht, das heißt Milch ist Gift. Nee, bist du gefeuert. Jetzt, also weißt du, solche Connections machen die ja immer. Dass das aber am Ende sozusagen, also wenn, ne, also solche Kleinigkeiten, ich habe das ja schon, ich habe tatsächlich bei in dem Marketingbereich schon mal gemerkt, wegen Unge, deswegen habe ich da gerade dran gedacht. Bei denen habe ich das mal mitbekommen. Dass jemand meinte, wir wollen mit Unge nicht zusammenarbeiten, weil er hat ja dieses #Freiheit-Video gemacht. Und das war, wenn er das über uns als Unternehmen machen würde, so zum Beispiel in einem Podcast über einen Marketing-Deal reden, dann würden wir, dann haben wir ein Problem. Und, ja, das Ding ist halt mir, ne, und so ist bei Unge auch so. Ich glaube, manchen Leuten ist es, glaube ich, wichtiger, ihre eigene Integrität zu wahren, als jetzt vor irgendwelchen Publishern als besonders professionell. Also ich hatte zum Beispiel damals so ein Ding mit Dena, oder nicht direkt mit Dena direkt, sondern Studio 71, als sie Coke TV noch gemacht haben, stand zum Beispiel zur Debatte, wer ist der Moderator dieser Nummer, nachdem der vorherige Moderator ausgeschaltet war. Und mein Name ist wohl einmal eingeworfen worden, aber das Anforderungsprotokoll von Coke TV sah so absurd aus, dass sie wollten jemanden, der einen absoluten Clean Slate hat, also der jemand, der so völlig skandalbefreit ist, aber auch niemals so Schimpfwörter benutzen würde und generell alles ist, was David Hein ganz sicher nicht ist. Ja, und da haben dann zum Glück alle Beteiligten auch relativ schnell, relativ früh gesagt, okay, da brauchen wir gar nicht weiterreden, das macht ja keinen Sinn. Ne? Also wenn solche Firmen so sind, und so sind ja offensichtlich einige, dann kann ich das verstehen. Ich meine, für mich ist es einfach mein Weg, den ich gehe. Und für mich ist aber auch wichtig, darüber zu sprechen. Dafür gibt es auch unseren Podcast, den haben wir genau deswegen gemacht. Und ich finde es halt eigentlich schade, weil das eigentlich fast immer so läuft. So, man hört natürlich auch von mehreren Werbemöglichkeiten oder Placements, die besser funktionieren, aber was ich... Oh, ich habe schon ganz, ganz tolle Zusammenarbeiten. Ich hatte das Remake-Video jetzt auch. Ich habe das ganz, abgeschickt. Ganz, ganz tolle da kam Zusammenarbeit. Gar nichts zurück. Da war einfach nur, kannst du so online stellen. Ja, weil da wissen Leute sind, die verstanden haben, dass es halt darum geht, Content zu fördern und die Werbung sozusagen mit den Leuten zu machen und nicht, indem du jedes einzelne Wort diktierst. Ich bin eigentlich auch Fan davon, wenn man vorher relativ viel sagt, weil dann ist die Überraschung hinterher nicht so böse. Weil wenn das Video erstmal fertig ist, dann ist es wahnsinnig schwierig zu sagen, ich kürze jetzt einfach mal ganze Elemente, die vielleicht so gerade meine Texte, da baut ja jedes Argument zum Teil ein bisschen aufeinander auf. Wenn ich da eins rausnehme, dann zerfickt das mir das ganze Video. Ich finde es nur halt einfach schöner, ich bin ja ein Kreativer und ich möchte gerne kreativ sein und finde das halt wahnsinnig anstrengend, wenn ich mich im Vorfeld immer schon mit so viel Kram auseinandersetzen muss. Das wäre mir gerne, ich würde mir unnervösere PR-Leute wünschen oder Marketing-Leute wünschen. Aber das wünschen. Ist halt das Spannende. Ich glaube, also es gibt ja immer diesen Unterschied zwischen PR und Marketing und den Unternehmen und ganz oft ist Influencer-Marketing auch im PR-Bereich und das sind natürlich Leute, die viel mehr auf die Außenwirkungen achten und auf potenzielle Reaktionen. Aber im Marketingbereich, ich kenne so viele Leute, die in Marketingagenturen arbeiten, das sind in den meisten Fällen super kreative Leute, die genau deswegen Marketing machen, weil sie eben gerne kreativ coole Werbung erschaffen wollen. Und deswegen finde ich es immer so spannend, dass dann immer so zwei Welten aufeinander clashen, wo es eigentlich um dasselbe geht. Also ich muss sagen, also ohne jetzt das zu weit auszuholen, ich freue mich tatsächlich darüber, dass es überhaupt solche Sachen gibt. Ich habe gestern mit jemandem von dem Netzwerk auch gesprochen, der auch sagte, immer weniger Kunden sind bereit, überhaupt Geld für solche aufwendigen Sachen auszugeben. Ne? Was mittlerweile immer mehr passiert, ist, dass Leute auf sie zukommen und eigentlich nur sagen, ey, stell mal auf Instagram jemanden hin, der hält dann den Tee rein und dann steht da drunter Werbung und dann lächelt er und dann ist das Ding durch. Ne? Aber so Sachen wie, Hand of Blood, der ja auch ganz solche Sachen, oder wie bei Nerdscope, wie wir das gemacht haben, oder dieses Projekt jetzt, was ich wirklich einfach auch cool finde, dass da jemand sagt, wir geben euch Geld, um was Kreatives zu machen. Ja, also auf der einen Seite, wie gesagt, das ist eine tolle Kampagne, man muss denen echt cool was dafür geben, dass sie so viel Mut beweisen, sowas auch durchzuziehen. Das wäre dann nur cool, dass man diesem, dass man da den Ambitionen auch Taten folgen ließ. Ja. So. Aber ich kann dann, wie gesagt, auch immer verstehen, dass man dann bei so einem, wenn man für viel Geld dabei ist, dass man natürlich auch vorsichtig ist. Dann ist die Angst auch groß. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Kampagne geil ist, dass sie Wellen schlägt in der YouTube-Szene, weil sie halt coole Videos herausbringt. Ja. Und dass niemand am Ende hingehen wird und sagen wird, oh, im alten Spiel gab es Gewalt, nee, dann kaufe ich das nicht. Oh, da war ein Witz. Nee, dann kaufe ich es nicht. Also, weil im ehesten ist es doch eher umgekehrt, dass die Leute sagen, warte mal, jetzt habe ich ein Video von David Hein gesehen und es war mega staubtrocken und es wirkte irgendwie anders als sonst. Komisch. Ja, also es wirkt wie Werbung. Es muss doch authentisch sein. Es muss doch, also wenn du normalerweise lustige Gags machst, dann musst du doch auch in der Werbung lustige Gags machen und eben nicht genau das Gegenteil von dem, was du sonst machst. Es fängt halt eben genau dann an, kacke zu werden, wenn ich hatte letztes Jahr zum Beispiel so ein Ding abgelehnt, das war eine ähnliche Kampagne. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt an dieser Stelle. Ich habe ja dieses Dune-Video gemacht, wo ich quasi über die Einflüsse bei Alien und Blade Runner erzählt habe. Und ich wurde vorher angefragt und da hieß es, willst du dieses Video machen für Blade Runner zum Kinostart als Placement? Und dann meinte ich so, ja, passt ja perfekt. Ja, da hätte ich dann einfach nur gesagt, übrigens, der Film kommt jetzt im Kino und hätte dasselbe Video hochladen können. Und da war dann aber die, das hatte ich ja wie gesagt schon mal erzählt, stellte sich heraus, sie haben die Rechte an den Filmszenen. Und dann hieß es von deren Seite, ja, aber sitzt du nicht eh vor der Couch und sagst dann halt einfach sowas in die Kamera. Die dachten halt, ich bin halt wie sie alle und rede halt einfach in die Kamera rein und sag so, hey, am übrigens startet am so und so vierten Blade Runner, schaltet ein und ja, Alien war auch cool und HR Giga ist tot, ja. Und das dann, ne, das Video ist dann zu Ende. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, pass auf, es geht nur so oder eben leider gar nicht. So, und dann habe ich das Video zwar trotzdem gemacht, aber ohne Placement. Es wäre mir sehr entgegengekommen, wenn ich das Geld hätte mitnehmen können. Aber das ist mir sehr wichtig so. Und solche Fälle gibt es halt immer wieder. Ich meine, in dem Fall ist es ein sehr logischer Grund, warum es nicht geklappt hat. Das macht absolut Sinn. Also klar. Die Rechte nicht, können es nicht machen. Wir hatten ja auch schon Fälle, wo Leute dann wirklich gesagt haben, ne, wo die so eingreifen wollten in das Konzept, wo man dann halt wirklich sagen muss, okay, wenn ich mein Konzept einreiche und ihr dann sagt, nee, das ist zwar gut, aber könntest du bitte unser Konzept daraus machen? Ja. Dann wird's halt nur, dann kaufst du dir halt eigentlich wirklich nur Reichweite. Ich meine, ich bin nicht dumm. Ich weiß natürlich auch, dass es hauptsächlich um meinen Namen geht oder um meine Reichweite. Aber wenn du eigentlich nur so eine leere Hülle brauchst, um dann deine Ideen da unterzubringen, ich glaube, da kannst du auch einfach eine Doppelseite in der GameStar oder in der PC Games buchen und hast dann vielleicht denselben Werbeeffekt. Und hast vor allen Dingen nicht das Gehässel mit irgendwelchen YouTubern oder Influencern, die sich dann in ihrem Podcast setzen. Und dann ja, wo ich dazu sagen muss, es kommen immer mehr Studien gerade raus. Ich habe jetzt gerade wieder zwei gesehen, die jetzt gerade in kurzer Zeit rausgekommen sind, wie unglaublich effektiv diese Form des Marketings ist, weil es eben so authentisch ist und weil es eben sich so schön in den normalen Inhalt mit einfügt, ohne dass sich jemand drüber aufregt, weil du eben coole Sachen ermöglichst, die sonst nicht möglich wären, weil du als Unternehmen kreative Leute förderst, die sich vielleicht sonst nicht finanzieren würden, weil ihre Videos entmonetarisiert werden, was auch immer. Also eigentlich ist diese Synergie vorprogrammiert und die ist ganz toll und es gibt auch gerade in Amerika schon ganz richtig geile Beispiele, wie zum Beispiel sowas wie Video Game High School, was halt in so einer Mischung aus Patreon und dann viel Sponsoring und so weiter finanziert worden wurde. Oder halt solche Sachen wie was Hand of Blood macht oder so, wo halt einfach geiler Content entsteht, der sonst nicht möglich gewesen wäre, weil einfach mehr Geld wo er mit dem Panzer durch die Reife fährt. So, das geht halt, wo willst du sonst ein paar, so entweder du nimmst selber mehrere tausend Euro in die Hand und kriegst dafür am Ende aber durch die YouTube AdSense-Einnahmen irgendwie 120 nix, Euro. So, ja. Und du sagst halt einfach so, ey, ich gebe selber Geld aus, was ich vielleicht brauche, um meine Miete zu finanzieren, einfach nur, weil ich Bock habe auf dieses Video. Oder du arbeitest mit einer Marke zusammen. Und dann muss die Marke aber auch bereit sein zu sagen, so, ey, wir sind auch bereit, so ein bisschen Verantwortung abzugeben und hoffen einfach darauf, dass wir hier jemanden ausgesucht haben, dem wir vertrauen können und wo am Ende ein Video rauskommt, wo die Zuschauer Bock drauf haben, weil sie ja generell Bock auf den Content dieser Person haben. Und dann ist immer das, was wir liefern müssen, auch der Content dieser Person. Ja. Und nicht irgendwas, was wir uns selber ausgedacht haben, in den meisten Fällen aus Angst davor, was irgendein Vorgesetzter am Ende denken könnte. Wir haben noch ein Thema, was sich um Geld dreht. Allerdings haben wir uns gedacht, wir werden erstmal ein anderes nehmen. Und das ist nicht ganz eins, wo man viel lachen kann. Ja, ist ein bisschen ernster. Und zwar gab es in der letzten Woche ein Attentat im Hauptquartier von YouTube. Und zwar hat eine YouTuberin dort 4 Menschen zum Glück nur verletzt und dann sich selbst getötet, weil YouTube ihre Videos entmonetarisiert hat. Und sie hat selber so ein Bekennerschreiben geschrieben, in dem eben stand, das ist eine Diktatur und was YouTube hier macht, die zensieren meine Inhalte, entmonetarisieren meine Inhalte. Mhm. Ja, also es ist mega krass, mega verrückt. Also erstmal die erste Frage, weil ich kannte sie nicht. Ich kannte sie auch nicht. Von dir noch nie gehört. Deswegen, ich hatte mich ja auch nicht informiert, in welcher Größenordnung sie sich befunden hat. Also ich glaube, sie war schon sehr aktiv. Sie hatte sehr, sehr viele Videos auf dem Kanal und sie hatte ein paar tausend Subscriber. Aber ich glaube, sie ist in dieses Ding gefallen, was YouTube jetzt geändert hat, dass du eine gewisse Anzahl an Watchtime und eine gewisse Anzahl an Abonnenten brauchst, um weiterhin monetarisiert zu sein. Da sie da nicht reingefallen ist, gehe ich mal davon aus, dass es dass sie nicht sehr erfolgreich war. Das muss ja auch bedeuten, dass sie eigentlich vorher auch schon nicht davon gelebt haben kann. Also ich meine, wenn man jetzt so jemanden hätte wie LeFloid oder Iblali, die halt vorher ihren Lebensunterhalt damit bestritten haben. Selbst da muss man dazu sagen, würde ich sagen, rechtfertigt das kein Amoklauf. Nee, du, das wollte ich ja gar nicht sagen. Ich suche nur gerade auch nach Argumenten. Nein, also ich glaube, es gibt keine Argumente. Es gibt, das ist das Ding, also ich glaube, es gab viele Leute, habe ich auch gesehen, die gesagt haben, so, ja, da sieht man, YouTube geht mit dem Thema falsch um. Das ist ein bisschen abig. Und das ist halt Bullshit, weil das hätte passieren können, egal in welcher Situation. Um zu so einer Tat fähig zu sein, musst du einfach psychisch nicht voll ganz da sein. Genau. Und das hätte in jeder Situation passieren können. Man muss aber auch da differenzieren, weil ich schon auch glaube, dass es Leute gibt, es gibt die total Kranken, die das dann, die einfach da hätte es jeden Moment passieren können. Und dann gibt es, glaube ich, Leute, die sehr labil sind, bei denen ein extremer Push hilft. So. Ja, und ich glaube, extremer das ist Push in dem bedeutet, Fall gewesen. Das glaube ich eben eher nicht. Weil extremer Push würde für mich bedeuten, ein Familienmitglied leidet darunter, dein Kind stirbt, weil du plötzlich nicht mehr die finanziellen Mittel hast. Und deswegen frage ich, ob sie da vorher ihre Familie davon ernährt hat und plötzlich hat man ihr die Grundlage genommen. Nein, das wäre ein extremer Fall. Nee, was ich meine mit extremer Fall ist, glaube ich, eher das, alle haben drüber geredet. Alle haben drüber geredet, wie schlimm das ist, dass YouTube die Videos entmonetarisiert. Sie hat sich selber davon betroffen gesehen und hat gesagt, jetzt muss endlich mal jemand was dagegen machen. Ich glaube, also ich habe keine Ahnung. Es ist eine grausame Tat und man versucht dann einfach nur als Nebenstehender, der in keinster Weise davon betroffen ist, irgendwas da rein zu interpretieren. Wir haben keine Ahnung. Aber ich glaube, dass sicherlich dazu beigetragen haben kann, dass alle sich so über YouTube aufregen, dass dann jemand das Gefühl hat, der eben vielleicht psychisch nicht ganz da ist oder einfach generell labil ist, das dann so ein bisschen als Aufforderung sieht, mal was zu unternehmen. Aber das ist halt schlimm. Das ist ja schon trotzdem, also auch wenn wir jetzt, glaube ich, einen Fehler machen, indem wir das irgendwie logisch hinterfragen, aber wenn ich mir denke, dass du ja eigentlich in ihrem Fall, sollte sie keine großen Überschneidungen damit gehabt haben, also die persönliche Relevanz für sie direkt zu YouTube zu gehen mit einer Waffe und den Leuten ins Gesicht schießen zu wollen, obwohl du vorher an YouTube nichts verdient hast und dann aber sagst so, ey, ihr habt, das ist Diktatur, das ist Zensur. Ich glaube, es ging auch nicht nur um die Entmonetarisierung, es ging auch um dieses Thema, so meine Videos kommen nicht in die Trends, werden nicht angezeigt. Also, das Ding ist halt, dass viele YouTuber bemerken das bei ihren eigenen Videos, reden auch darüber, sehr öffentlich auf anderen Kanälen. Ich glaube, es geht weniger darum, so, du bist selber davon betroffen, du bist auch davon betroffen, aber andere Leute reden halt sehr vehement darüber, regen sich darüber auf, sind auch sehr wütend darüber. Kann mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht, wenn man irgendwie nicht ganz da ist, dann denkt, okay, jetzt muss ich mal was dagegen unternehmen. Das ist halt echt schlimm. Ich finde es natürlich interessant, dass es bis auf den YouTube-Kreis, also du hast ein paar große YouTuber wie Casey Neistat und so, die darüber berichtet haben, aber da es keinen großen Bodycount gibt, ist das Ding auch nicht so eine Wellen geschlagen. Ne? Ich habe es in Deutschland bei ein paar Newsseiten gesehen, aber du merkst auch, also es ist letzte Woche passiert und es redet jetzt schon keiner mehr drüber. Ja. Weil halt niemand gestorben ist, bis auf die Attentäterin und du dann einfach auch kein Riesending daraus machen kannst. Aber du hast es ja gesehen, jetzt auch in Münster oder so, sobald halt irgendwas passiert, wo du dann direkt wieder ein terroristisches Motiv reininterpretieren könntest, bam. 27 Stunden am Tag News-Cycle, jedes AfD-Politikmitglied twittert drüber und jedes andere Politikmitglied dreht sich drüber auf, dass die AfD wieder drüber twittert. Und dann passiert halt sofort so eine riesige Welle, die dann auch für Tage hinterher noch irgendwie diskutiert werden muss. Ja, es ist generell ein perverses Ding. Ich finde es auch ganz toll. Also jemand wie Philip DeFranco, der macht das inzwischen bei diesen Attentaten immer, hat das in dem Fall jetzt auch gemacht, dass er sagt so, ich möchte den Namen dieser Person nicht erwähnen, ich möchte sie gar nicht zeigen. Da soll irgendwie kein Personenkult drumherum entstehen, um solche Attentate, die sind schlimm, da muss drüber geredet werden, die müssen aufgeklärt werden, aber es geht nicht darum, hier irgendwie über Monate über diese Personen zu reden oder irgendwie Motivationen zu hinterfragen und irgendwie logisch Sachen zu erklären. Weil es auch gar nicht geht. Ich hatte auch wieder ein Video gesehen, wo jemand, glaube ich, sich kritisch mit Herrn Newstime auseinandersetzte und sagte, es wäre auch für ihn eigentlich, ne, wenn er immer wieder sagt, so ne, dieses Thema, ist er ein Journalist oder nicht, das ist ja immer wieder aufgekommen, aber eigentlich ist es journalistischer Ethos. Und das hält sich zwar auch die normalen Blätter mittlerweile nicht mehr, aber eigentlich ist es journalistisch unethisch zu sagen, wir wissen noch gar nichts, berichten aber trotzdem schon mal drauf los. Und genau dadurch entsteht ja das, was halt in der letzten Woche zum Beispiel passierte, dass dann Beatrix von Storch dann irgendwie im Fall von Münster sagen kann, so, ah, na, das war doch bestimmt, ah, oh, okay, alles klar, ich höre gerade, es ist doch ein Deutscher gewesen. Ha. Aber es hätte auch Muslime sein können. Und das ist jetzt in dem Fall dann halt auch irgendwie wieder so viel Panik mache, dass dann irgendwie vier Videos dazu entstehen, ohne und dann erst am Ende im Grunde ein totales Bild daraus wird. Da könnte man dann auch mal warten, muss nicht der Schnellste sein, und hat dann trotzdem am Ende seine journalistische Pflicht. Aber nicht die Klicks, das ist halt immer das Problem, ne? In der heutigen Zeit. Ja, ich fand das Thema einfach nur ganz spannend, weil halt so viele, so hinter den Kulissen, also nicht viele große YouTuber, aber man hat das dann viel in den Kommentaren gelesen von eher Usern, die halt dann hören, wie sich andere YouTuber drüber aufregen, die dann sagen, so ja, kriegt ihr das, was ihr verdient. Ihr habt das verdient, weil ihr habt euch das selber eingebrockt, bitter, weil ihr seid halt einfach, ihr geht halt intransparent mit der Sache aus um. Aus der Anonymität und dieser Entfernung der YouTube-Kommentare oder generell Kommentare bei Facebook oder Twitter, ist es so einfach zu sagen, so, ah, hier, guck mal, jetzt kriegt er, was er verdient. Aber wie ätzend man sein muss, um sowas auch noch zu schreiben. Ich hatte das damals, ich hatte mal berichtet, ganz am Anfang, als ich mit meinen B-News angefangen habe. Ich habe nämlich das News-Machen eigentlich erfunden, so sagen. Nicht nur das. Und da hatte ich halt über die Pornodarstellerin, oh Gott, ich weiß den Namen von ihr nicht mehr, die wurde von ihrem Freund, der war UFC-Fighter, der hat sie zusammen mit einem anderen Mann erwischt und kam dann rein. Obwohl sie getrennt waren, hat er sich gedacht, das ist doch eine gute Gelegenheit, um meiner Freundin das komplette Gesicht zu zertrümmern. Und wollte sie dabei auch noch erstechen. Und hat dann ihr im Grunde alle Zähne ausgeschlagen, das ganze Gesicht deformiert, mehrere Wunden am Körper mit dem Messer zugefügt. Und dann hat sie, um so eine Awareness zu erzeugen, sie hat überlebt, weil sie sich retten konnte, hat sie dann bei Twitter das gepostet, auch bei Instagram und gesagt, hier, das kann passieren, Leute, schützt euch, ihr solltet auch, ne, gerade was so toxische Liebe, sie wusste lange, dass er so ist, wie er ist und dass er ihr gefährlich werden konnte, weil er sie immer auch geschlagen hat und auch gedroht hat, sie umzubringen, aber sie konnte ihn nicht verlassen, weil es ist ja ganz häufig so, ein bisschen dieser Stockholm-Syndrom Faktor noch damit drin ist und dann hat sie Kommentare da bekommen, da ist mir richtig übel geworden. Ich hatte da dann in dem News so berichtet, dass dann Befreundete oder Kolleginnen, Pornodarstellerinnen, aber auch ganz viele auf YouTube haben geschrieben, so Pornodarstellerin, die hat was zeigt sie sich auch oben ohne, die kriegt, hat bekommen, was sie verdient. Und das ist übertrieben krass, was Leute in so einem Moment, dass das Mindestmaß an Empathie sagt, dann hältst du halt einfach dein Maul, wenn du nichts Positives zu sagen hast. Aber solche Sachen auch noch der Person, also das stand dann unter ihrem Instagram, die liegt im Bett zusammengeflickt mit ein paar Reißzwecken und musste sich dann so eine Kacke durchlesen. Es ist kein Wunder, dass dann halt so, gerade unter den Pornodarstellerinnen ist die Suizidrate ja auch relativ hoch. Dieses Jahr erst wieder 2 gestorben. Dass ich dann mich gar nicht wundern musste, dass so dieses Cyberbullying ist so krass geworden. Ja, aber ich fand das, ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt in dem Podcast, es gab von der Tagesschau so eine Aktion, habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Es gab von der Tagesschau so eine Aktion, Sag mir ins Gesicht hieß sie, glaube ich. Ach doch, das hast du mal erwähnt. Da haben die quasi ein sehr kontroverses Video auf Facebook gepostet, haben dann die Kommentare darunter genommen und haben die persönlich angeschrieben und denen gesagt, so, hey, habt ihr Bock, uns das ins Gesicht zu sagen? Ja, so. Ja, ja. Und dann haben sich halt 3 Journalisten hingesetzt und haben mit denen geskypt und haben halt denen die Möglichkeit gegeben, ihnen das ins Gesicht zu sagen. Und in den meisten Fällen zu sagen, war das dann doch um einiges sanfter als vorher im Kommentar, wo dann Leute so sagten, so, ja, ich habe das ja nur geschrieben, weil du musst ja ein bisschen kontroverser sein, um die Aufmerksamkeit zu verschaffen und so. Das ist schon super spannend. Also die Anonymität macht ja echt viel, viel mit. Und das sieht man halt bei YouTube ja auch ganz viel in den Kommentaren. Ja. Na gut, aber zu einem positiveren Thema. Positive Geld. Viel Geld. Ja, wir reden über einen unserer, den hatten wir ja noch gar nicht. Ich glaube, wir haben ihn einmal geschnitten. Wir haben ihn so ein paar Mal so nebenher erwähnt, weil er so mit Tanzverbot und so ein bisschen Thema war. Montana Black. Wir reden über Montana Black, falls ihr den noch nicht kennt. Wie immer unser kleiner YouTuber-Almanach. Montana Black, ich glaube, er ist 88, zumindest heißt er Montana Black 88 oder so. Ist so sein Er ist jünger, glaube ich. Ich weiß es nicht. auf jeden Fall macht er Gaming-Content. Ja. Ich habe ihn kennengelernt durch Call of Duty Videos. Ja, so kenne ich ihn auch. Es war einer von diesen Elo-Tricks. Genau, ja. Also es ist einer von diesen so semi-professionellen Call of Duty-Spielern gewesen, die hat zu den Zeiten, als es auf YouTube ja mal, gab immer eine Zeit, da war YouTube zur Hälfte voll mit Call of Duty-Videos. Genau. Also, jetzt ist es Fortnite, es gab mal eine Zeit, da war Call of Duty der absolute Shit und auch jemand wie ApoRed oder sowas hat der mit Call of Duty angefangen. Die haben ja auch InScope 21 hat, glaube ich, auch genau, angefangen. Marcel Skorpion. Es gab mal eine Zeit, da war YouTube wirklich der Call of Duty der Shit auf YouTube und Montana Black war auch einer davon. Der ist mir tatsächlich bekannt geworden durch Elotrix war mal einer der größten aus dieser Runde. Das ist so eine in der Commander Krieger ja auch mal, der jetzt völlig irrelevant inzwischen ist. In irgendwie, ich glaube, im Ruhrgebiet so. Ja, ja, wohnen ganz viele aus dieser Ecke. Und Elotrix ist für mich immer so in der Kategorie Assi-YouTuber gewesen, weil ne, so die Art und Weise, wie sie so reden, so dicker, alter, so dieses Ding. Und dann aber auch sehr laut, viel schreien und so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich glaube, würde es Montana Black nicht als einen Assi-YouTuber bezeichnen, aber ich finde schon, dass er so prollig ist. Er ist sehr prollig. Prollig ist das richtige Wort. Er ist sehr prollig. Und da wird dann halt viel mit, warum Knast? Und ist für mich schon ein bisschen, also ich will, wenn man Assi auch sagt, so wie so ein bisschen so prollig und im halt einfach in so einem Trainingsanzug da rumsitzen, so, das ist halt Montana Black. Mit seinen 100 Cappies und Sneakern und Mercedes E-Klasse, was auch immer. Und der hat halt gezeigt, wie sieht Elotrix aus. Elotrix ist halt vom links ins Bild gelaufen, weil die miteinander dicke waren. Und dann hat er den gezeigt und dadurch habe ich von ihm mitbekommen. Und der ist immer geblieben irgendwie, was man von den anderen nicht sagen kann. Elotrix hat so ein bisschen an Relevanz eingebüßt, aber Montana Black ist mittlerweile richtig dicke, Alter. Der ist richtig krass geworden. Vor allem, ich habe ihn Digga, Alter, krass. Ich habe, als du mir das geschickt hattest, um was wir jetzt reden, hatte ich erst gedacht, so, warte mal, ich wusste gar nicht, dass der noch zockt, weil ich habe ihn überhaupt gar nicht mehr mit Gaming in Kontakt gebracht. Du hast mir doch aber auch was von ihm geschickt. Du hattest mir neulich einen Screenshot geschickt. Ja, stimmt. Ich hatte dir das geschickt. Aber auf seinem Hauptkanal macht er halt auch nichts mehr. Der hat nämlich noch einen anderen Kanal namens Spontaner Black, wo er, wie das zum Beispiel auch in Hand of Blood macht, oder Dr. Freud machen das auch, die laden ihre Live-Let's Plays auf einem eigenen Kanal hoch. Und das macht Montana Black auf Spontaner Black, der mittlerweile so hart wächst, der Kanal, dass er seinen anderen Kanal fast überholt hat. Genau, deswegen, also ich hatte ihn mit Gaming gar nicht mehr in Verbindung gebracht, weil er halt eben nur noch durch solche Tanzverbotssachen und so weiter eigentlich eher mehr so Ansage an und Diskussionen und Beef und so weiter in den Themen war. Ja. Aber er zockt tatsächlich wohl immer noch und zwar vor allem inzwischen auf Twitch und ist jetzt mit Fortnite, was ja jetzt aktuell nach Minecraft und so weiter jetzt gerade so, also das. Ist es nicht sogar das Spiel gerade? Es ist das Nummer Spiel eins. Nummer eins. Ich glaube, es ist nicht nur das Spiel Nummer eins, es ist eines der größten Spiele aller Zeiten, würde ich sogar sagen. Ich habe das nicht kommen sehen. Das ist ja ewig in Entwicklung gewesen von denen. So, und jetzt ist Vor allem ist es ewig in Entwicklung gewesen als ein anderes Spiel. Ja, ja. Und dann ist dieses Battle Royale-Genre, also dieses hier Hunger Games-mäßige Gaming, in die Trends gekommen und dann haben die einfach innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat ihr Spiel umprogrammiert, dass es halt das auch kann und ist jetzt das größte Ding überhaupt. Ist natürlich Free-to-Play, hat so ein bisschen Comic-Grafik, hat Loot, man kann Sachen bauen. Also es kombiniert, glaube ich, so viele Sachen, die so cool sind. Und das ist halt gerade bei sehr jungen Kindern das Ding. Also hat er bei Minecraft auch viel ausgemacht. Ich kann Kids das ja, hast du alle. Ich kann das ja, also diese Hypes gibt es ja immer wieder. Und vorher war es jetzt PUBG, davor war es DayZ, League of Legends und Dota sowieso. Und das ist die eine Sache. Aber dieser Zuschaufaktor, der ist für mich überhaupt nicht klar, weil dieser, es ist ja nicht nur Montana Black, der ist jetzt der größte Deutsche, aber weltweit gibt es ja so Leute wie diesen Ninja. Ja, der hat im letzten Monat ja. 3,5 Millionen Abonnenten auf YouTube dazu gewonnen. Der macht 170 Millionen Views im Monat nur auf YouTube und auf Twitch bricht der regelmäßig auch wieder Viewing-Rekorde. Logan Paul, unser Lieblingstyp, der mit dem japanischen Selbstmord weilt, der hat jetzt auch angefangen zu streamen, hat, glaube ich, 200.000 Live-Views. Alter, der Ninja hatte, glaube ich, neulich mal 600.000 oder so. Es gab neulich einen Fall, da hatte auch jemand schon über eine Million. In Spanien irgendwie, ja. Genau, also wirklich Rekorde, die mit Fortnite gebrochen werden. Mit Fortnite gebrochen werden und die tatsächlich das Level erreichen von dem, was CNN oder sowas als Fernsehsender in den USA in der Primetime als Fernsehsender hat. Und das ist eine Sache, die ich ja zum Beispiel nicht wusste, die ich jetzt erst in den Gesprächen mit dir erfahren habe. Mit Twitch kannst du dich ja dumm und dämlich verdienen. Ja. Während du bei, also Montana Black ist der meist abonnierte deutsche Twitcher. Der macht auch YouTube, aber Twitch ist diese Livestream-Plattform und da hat er die meisten Abonnenten mit 12.000. Ich bin der Meinung, dass du auf Twitch viel mehr Geld verdienst als auf YouTube. Genau, jetzt mal als Beispiel, 12.000 Abonnenten auf YouTube ist gar nichts. Wo man dazu sagen muss, das sind Abonnenten und nicht Follower. Das sind Abonnenten, die Geld ausgegeben haben. Ja. Ne? Und zwar funktioniert es bei Twitch so, du kannst mindestens 5 Euro ausgeben. Du kannst auch, wenn du, weil Twitch ja von Amazon gekauft wurde, auch mit Amazon Prime kostenlos jemanden abonnieren, dann kriegt der trotzdem Geld. 5 Euro. Mhm. Und das heißt, wenn er 12.000 Abonnenten hat, reden wir hier von 60.000 Euro, die ausgegeben wurden. Davon geht nicht alles an ihn. In den meisten Fällen sind das so, ne? Also ähnlich wie bei YouTube ja auch, irgendwie so die Hälfte oder so. Und der Rest geht an Twitch natürlich für den Service. Das heißt aber, er macht da, glaube ich, so rund 30.000 Euro im Monat. Ja. Nur durch Zuschauergeld. Dazu hast du bei Twitch ja auch noch die Möglichkeit ganz oft, dass Leute direkt an dich spenden können. Ja. Dazu hast du die sogenannten Bits. Da kannst du dich im Chat prominenter zeigen. Da geben auch Leute gerade bei solchen Streamern natürlich nochmal viel Geld aus. Jemand hat jetzt so live ungefähr 11.000 Zuschauer, da sind einige dabei, die sowas machen. Und dann hast du natürlich immer noch die Product Placement und Merch-Möglichkeiten, die du bei YouTube auch hast. Ja, ja. Und du hast auch Werbung, die auch noch läuft. Das sind auch die, wie bei YouTube, und ich glaube, da ist der TKP tatsächlich auch höher. Wenn du auf Twitch so erfolgreich bist wie auf YouTube, verdienst du auf Twitch, glaube ich, das 20-fache. Ja. Und du kannst in dem Fall davon ausgehen, dass der mindestens 50.000 Euro pro Monat macht gerade. Würde ich schätzen, Würde ich auch schätzen. Also irgendwo so zwischen 40 bis 50. Er hat tatsächlich, und das ist das ein bisschen auch Aufhänger dieses Videos, er hat ein Video gemacht auf diesem spontanen Black-Kanal. Oder es kann auch sein, dass jemand das aus seinem Livestream rausgeschnitten hat. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es einen Mitschnitt, wo er im Livestream mal wieder sagt, das Thema spricht da häufiger an, sagt dann, so, jetzt Leute mal Real Talk, ja, ich verdiene im Monat so und so viel, weil du hast es ja ganz häufig so, dass irgendwelche sowas wie Promiflash schreibt dann dieses und jenes, aber er sagt jetzt tatsächlich mal eine Zahl und das ist ein bisschen älter. Zu dem Zeitpunkt hatte er noch weniger als 10.000 Abos auf Twitch und dann sagt er, Mitte des Monats sagt er da so, also ich kann es ja also mal so sagen, ich habe diesen Monat alleine damit 20.000 Euro verdient. Und da lässt er natürlich aus, was er sonst noch mit seinen, also er macht im selben Video, macht er auch noch Werbung für seine, der hat ja T-Shirts und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es ja auch Placements, 2 YouTube-Kanäle. Wie gesagt, der Junge wird 50.000 machen. Und es ist ein ganz interessantes Video, weil er ist ein bisschen auch so, wie wir es ja auch sind. Also der trägt die Zunge, das Herz auf der Zunge und schnattert da vor sich hin. Er sagt aber auch so Sachen wie, also er will nie wieder arbeiten gehen. Und wenn das mal durch ist hier, wenn YouTube mal vorbei ist, dann verdient er lieber wieder Hartz IV. Und also der muss wohl vorher von Hartz IV gelebt haben und rechtfertigt damit auch vieles. Also er sagt so, ja, ich weiß halt, wie es ganz unten ist und jetzt bin ich halt da, wo ich jetzt bin. Und glaubt mir, Leute, wenn ihr so viel Geld bekämt, ihr würdet auch nicht Nein sagen. Und da hat er recht, klar, wer sagt schon Nein, wenn sich das Geld so einfach erspielen lässt? Und man muss auch dazu sagen, also ich meine, jemand wie Ninja, der verdient, glaube ich, 500.000 im Monat. Ja. Jemand wie Jake Paul und aber auch ein PewDiePie, der ja gar nicht so viel streamt, sondern der es tatsächlich einfach über YouTube macht, weil er so viele Views macht, verdient natürlich auch solche Summen. Und ich finde, das ist auch völlig gerechtfertigt. Also da ist null Neid, finde ich, bei mir in irgendeiner Form oder auch null, so wie bei einer Bibi oder sowas, manchmal Kritik dabei ist, so, ey, du verkaufst hier jetzt irgendwelche Produkte an kleine Kinder oder sowas, sondern es ist wirklich einfach, Leute entscheiden sich bewusst, ey, ich will hier ein Abo kaufen für diesen Twitch-Stream. Ja, also ich sehe das immer ein bisschen anders, weil ich auf der einen Seite zwar auch sage, ich neide das niemandem, also ich denk mir auch so, soll Montana Black oder Ninja oder wie sie heißen, sollen sie verdienen, was sie verdienen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das entscheidet jeder für sich. Und ich persönlich gehöre zu der Warte, die sagt so, wenn ich sehe, dass meine Mutter auf den Beinen steht den ganzen Tag als Einzelfahrer, als Verkäuferin. Klar, das ist so eine, das war eine gesellschaftliche Frage. Das ist eine gesellschaftliche Frage und man muss halt immer dieses Ding aufmachen, das wird gerne als Vergleich genommen, ein Fußballer kriegt ja auch mehrere Millionen in den Arsch geschoben. Aber, und das ist das Aber, bei einem Fußballer, das habe ich in meiner Bestandsaufnahme auch gesagt, ein Fußballer oder einen Brad Pitt oder Will Smith oder wie sie heißen, die Millionen für ihre Sachen bekommen, die können dann halt auch wenigstens was. Und eine Ninja zum Beispiel wurde mir der jetzt mehrfach gesagt, ist ein sehr, sehr guter Fortniter. Und auch der Montana Black ist ein sehr guter Spieler in Fortnite. Allerdings muss ich mich schon fragen, so die Inhalte, mit denen das produziert. Ich würde mir als jemand, da haben wir wieder den Idealismus, ich würde mir natürlich wünschen, dass zum Beispiel die Jungs von Rocket Jump, also Freddie Wong und so, dass in meiner gerechten Welt wären das die Leute, die zu den Millionenverdienern gehören. Ja, oder auch die Rocket Beans sozusagen. Dass die Leute, die jetzt hier Montana Black ihr Abo geben, dass die das lieber den Rocket Beans geben oder so. Und dann weißt du, was ich meine? Also, klar ist das so eine persönliche Sache. Aber was man dazu sagen muss, klar, von außen und auch wahrscheinlich sehr objektiv gesehen, kann er nicht viel. Aber was er tatsächlich kann, ist mindestens 12.000 Leute so sehr zu begeistern, dass die sagen, ey, das unterhält mich so sehr, ich möchte dem persönlich 5 Euro in die Tasche drücken, als Dank dafür, dass er das macht. Das sind mehr Leute, als Nerdscope auf Patreon unterstützt. Ja, also diese Debatte ist sehr uralt. Ne? Wir haben das ja am eigenen Leib, erfahren wir es jeden Tag. Und mit Nerdscope haben wir es erfahren. Ja. Und du siehst es jetzt ja auch an so Sachen wie das Katja Krasewitsch dicke Lippending, von über das wir vorhin gesprochen haben, hat 5,5 Millionen Views aktuell. Ja. Jedes Video, was sich mit ihr beschäftigt, profitiert gerade davon. Und da ist es halt auch die Transformers-Sache, die wir hatten. Es gehört die Transformers-Filme, jetzt der letzte vielleicht gerade nicht, aber Teil 4 zum Beispiel, die wandern alle ganz fleißig über die 1 Milliarde Einspielgrenze drüber. Und du musst kein hochwertiges Zeug machen, um die Leute zu unterhalten. Manche wollen eben auch, das lese ich auch immer wieder, manche wollen abends, wenn sie nach Hause kommen, auch nicht viel mehr als sich eine Pizza reinschieben, die Beine zurücklegen, sie haben vielleicht einen harten Tag hinter sich. Und dazu machen sie den Stream von Montana Black an, der, und das muss man auch ganz offen sagen, ich gucke dem auch gerne zu, weil der eben dieses, ja, dicker, alter Real Talk und so, also der ist halt so ein echter, aber so ein herziger Proll, ne? Kann man gar nicht anders sagen. Wenn ich da noch mehr drin wäre, würde ich den wahrscheinlich auch häufiger gucken. Deswegen verstehe ich das schon. Was ich dann eben nicht so cool finde, sind so Aussagen wie, weil das ist halt auch für die eigene Zielgruppe. Wir sind ja immer die beiden, die sagen, wenn du ein junger Kerl bist und eine Kamera bekommst oder ein junges Mädel, dann mach doch YouTube oder mach Videos, weil du was bewegen willst oder weil du was zeigen willst. Aber so jemand sagt dann, ja, ich habe eigentlich keinen Bock auf Arbeiten und vorher Hartz IV, hinterher Hartz IV und wenn ihr Glück habt, dann spielt er halt Fortnite und deswegen will halt jeder kleine Junge Fortnite spielen und jedes kleine Mädchen will, jetzt mal extrem gesagt, will dann sich schminken und das ist wahnsinnig schade. Ja, ich glaube, das ist eher der Punkt. Also ich finde, er hat's absolut nicht verdient, aber er hat sich halt erarbeitet, in Anführungszeichen. Aber genau, das Wichtige ist sozusagen, um für mich gesellschaftlich zu rechtfertigen, dass du 50.000 Euro verdienst, dann solltest du damit, dass Leute, weil die gucken dich ja wegen deiner lockeren Unterhaltungsart und Weise, aber dann lass doch ab und zu mal vielleicht was einfließen, was die Menschheit und die Gesellschaft auch nach vorne bringt. Ja, ja. Und sag nicht, yo, übrigens, Hartz IV ist das Beste. Ja, ich meine, das Gute ist ja, das muss man ja der Plattform auch an sich lassen. Es ist ja das Geile, dass YouTube im Grunde so ein riesiges Konglomerat aus Inhalten ist, das anders als das Fernsehen, was dir halt immer zu jedem Zeitpunkt vorgibt, was du gucken kannst, dir die Möglichkeit gibt, erst Montana Black zu gucken, dann Katja Krasewitsches Song zu hören und dann ein Video von Rob Bubble oder David Hein als Apparativ, als finalen Luxusabgang. Ja, wenn du dann noch was Schwerfälliges zum Abschied brauchst, dann ist unser Content der richtige. Und dass das alles auf einer Plattform irgendwie funktioniert, muss man ja auch immer sagen, das ist eigentlich so abstrus, wie es cool ist. Wenn dann wir noch so reich wären wie Montana Black, dann wäre alles gut, dann wäre alles fair, wie ich finde. Ja. Wenn die Lester-Schwestern auch 50.000 Euro im Monat verdienen. Ja, weißt du, das würden wir machen, wenn wir nicht über die Firmen lästern würden, die uns tatsächlich weggeben. Das stimmt allerdings. Aber das ist ehrlich gesagt auch das Geile, dass auch ein Montana Black oder wie die ganzen Streamer heißen, die sind eben nicht mehr von solchen Werbedeals abhängig. So, dass dieser Traum, den wir bei als ich noch Journalist war, wo meine Chefs noch zu mir sagten, ey, wie geil wäre das, wenn wir nicht immer wieder um Anzeigen betteln müssten. Den hatten wir ja bei Nerdscope auch, zum einen mit dem Öffentlich-Rechtlichen, dann hinterher mit Patreon, dass wir gesagt haben, so, ey, wir wollen, dass das geht. Und es ging halt nicht. Also es ging halt mit Patreon nur begrenzt. Ja, und das ist eigentlich der Optimalfall, dass du dann sagst, so, ey, man muss halt nicht sich so verbiegen, sondern man macht halt einfach den Content, den man macht. Und die Leute, die den Content genießen, zahlen dann eine Fee für. Aber das ist halt so abstrus, dass auf YouTube wegen jeder Werbung im Grunde geschimpft wird, aber auf Twitch zahlen die Leute Geld. Warum geht's da und warum geht's auf YouTube nicht? Twitch ist, finde ich, mega spannend. Twitch ist so eine ganz eigene Community. Das siehst du auch in Amerika, ich glaube, weil auch viele Amerikaner da das mitgebracht haben, dass am Anfang viele Leute da geguckt haben, da ist auch die Mentalität eine ganz andere. Ist ja auch für Patreon und YouTube ganz anders. Also du hast ja wirklich Leute in Amerika, die durch Patreon auch 50.000 Euro im Monat verdienen können. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr die Mentalität, dass man da mehr Geld für Content ausgibt. Haben wir, glaube ich, schon mal auch im Podcast besprochen. Und ich glaube, die Twitch-Community ist wirklich mega special. Das ist wirklich faszinierend, weil sie, obwohl du so sehr krasse Cross-Promotion hast, dass jemand wie Ninja, der auf Twitch krass ist, jetzt plötzlich auf YouTube 4 Millionen Abonnenten macht und 170 Millionen Views, sind das trotzdem noch immer sehr zwei unterschiedliche Dinger, die mit ihren eigenen Memes, ihren eigenen Communities, ihren eigenen Streamern, die tatsächlich auch wirklich nur auf Twitch große Stars sind, aber auf anderen Social-Media-Plattformen gar nicht stattfinden. Und du hast halt diese Phänomene, diese Spiele, diese Spendenmentalität und diese Hype-Trains, Sub-Trains, dass dann Leute nacheinander immer noch mehr Subs machen und so weiter. Und diese ganzen Sachen, das ist voll das eigene Ding. Ja, Leute, ich würde sagen, damit wir reich werden, machen wir es einfach so. Wir machen eine Live-Show und ihr kommt zu Zehntausenden. Die Hälfte muss dann leider draußen bleiben. Eigentlich müssen fast alle draußen bleiben, denn es sind nur für 350 Leute Platz. Ja, also schnell kaufen. Aber wenn das erfolgreich wird, dann machen wir eine Welttournee. Ja. Ich würde gerne in der Stadt, wo wohnt Case Freak? Da würde ich gerne vorbei. Weil wir hatten eigentlich vor, in jeder Stadt einen anderen Gast uns dazu zu holen. Für Hamburg hätte ich zwei interessante Gäste schon, die sich bei mir angemeldet haben. Das ist der dritte, der mir gerade gar nicht, der war mir entfallen. Ach, verdammt. Aber ja, kauft am besten für euch gleich drei Tickets und dann noch für verstorbene Familienmitglieder gleich noch, noch welche mitkaufen. Als Andenken. Gut. Jetzt zum Schluss nochmal die gute, makabere Werbung gemacht. Gut, ja, ciao.